Du hörst Radio Frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio Frei. Reibungspunkt. Die politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Guten Abend, heute ist der 18.11.2010 und ihr hört Reibungspunkt, das politische Magazin für Erfurt und Umgebung. Jetzt ist irgendwas im Hintergrund. Macht nichts, wir sind wieder da. Und wir haben heute folgende Themen für euch. Das Interview mit der Alge, das werden wir euch nachher später nochmal erklären, für die Leute, die Ihnen das jetzt nicht sagt. Ja, ich würde dranbleiben. Vermutige heute eine Premiere. Wir versuchen ein Live-Interview am Telefon. Mhm. Dann haben wir ein Interview zum Prozess im Grimmer Brückenüberfall. Und dann haben wir euch Musik mitgebracht und unter anderem auch noch ein Interview zum Castor. Genau, und weiter geht's mit MIA. Oschers Leben ist ein kleines verschlafenes Nest in Sachsen-Anhalt. Circa 21.000 Menschen wohnen in diesem Ort. Der Ort liegt ungefähr 45 Autominuten oder 6,5 Stunden Spaziergang links auf der Karte von Magdeburg. In dieser Kleinstadt gibt es Kräfte, die das Sagen für sich beanspruchen. Im Rampenlicht stehen der parteilose Bürgermeister Glenke und BEWOS Wohnungsbau und Verwaltungs GmbH Chef Weiker. So wird scheinbar alles angegriffen, was nicht ganz in ihr Weltbild passt. Es erinnert schwer an die sogenannte Kackstadt Erfurt. So gab es vielfältige Angriffe auf ein politisches, soziokulturelles Zentrum und Wohnprojekt, die Alge, bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Unter dem Strich wurde die Alge unter Beifall der Nazis geräumt. Das Klatschen ist nicht sprichwörtlich gemeint. Während staatliche Schlägertrupps das Haus bewaffnet stürmten, standen Nazis am Rande und klatschten. Dazu haben wir heute eine Person am Telefon, Interview. Hallo Christoph. Hallo. Ja, das klappt ja ganz gut. Was heißt denn die Abkürzung ALGE? ALGE steht für Alternative Lebensgestaltung e.V. Das ist ein Verein, der wurde 2000 gegründet und hatte seinen Wohnsitz in Oschersleben in der Magdeburger Straße 36 bis Oktober 2010. Okay, und was war die Alge für ein Projekt? Die Alge. Also was fand da drin statt? Naja, es war halt ein alternatives Objekt. Es trafen sich Studenten, Punks dort, weil es das einzige Angebot für Jugendliche war halt in Oschersleben. Es gab einen Billardtisch, einen Kicker, es waren Konzertveranstaltungen, Fahrradwerkstatt und Proberäume. Also es war Anlaufpunkt zwischen Oschersleben und Halberstadt. Okay, was lief denn vor der Räumung ab? Also die Problematik, dass wir das Gelände verlassen sollten, begann Anfang des Jahres 2010, also diesem Jahr. Und da wurde uns der Pachtvertrag quasi nach 10 Jahren gekündigt, da wir angeblich illegal untervermieten. Des Weiteren gab es noch mehrere Hausdurchsuchungen. Einmal wegen schwerer Körperverletzung, wo die Polizisten nichts gefunden haben. Des Weiteren noch wegen angeblichen Schablonen, die aber auch nicht gefunden wurden in dem Sinne. Okay, gab es noch andere Aktionen öffentlich, um euch zu schlecht ins Rampenlicht zu rücken? Es gab mehrere Zeitungsartikel von der Presse, als wir uns sozusagen verbarrikadierten, dass wir Wurfgeschosse in der Alge haben und auch, dass bei einer Razzia 9 Molotow-Cocktails gefunden wurden. Also es wurde auch mit öffentlichen Mitteln gegen uns gearbeitet. Okay. Und gab es im Vorfeld auch Gespräche, um das Projekt zu erhalten? Es gab Gespräche, allerdings gab es kein Angebot für ein adäquates Objekt. Also uns wurden Wohnungen angeboten, aber kein anderes Gelände, wo wir quasi die Arbeit der alternativen Lebensgestaltung weiterführen könnten. Gibt es sonst noch Projekte, die sowas wie die Alge sind in Oschersleben? Also gibt es irgendeinen Raum, wo man hingehen kann? Nein, also einen allgemeinen Jugendclub in Oschersleben, wo man sich halt treffen kann, wo Konzertveranstaltungen regelmäßig sind und wo man sich halt einfach treffen kann, unterhalten kann, gibt es nicht. So einen Jugendclub sozusagen, nein. Wie lief denn die Räumung ab? Also die Räumung war am 6. Oktober um 9:30 Uhr, 9.30 Uhr stürmten BFE-Einheiten die Außenmauer und drangen in die Wohnräume vor, wo sie die Leute sozusagen sicherstellten, auf den Hof begleiteten und wir das Gelände verlassen durften. Einschließlich hatten wir noch 30 Minuten bekommen, unsere Wertsachen rauszuholen. Alles uns wurde versichert, dass der Rest, den wir jetzt nicht sofort mitnehmen können, sichergestellt wird. Allerdings wurden die meisten Sachen halt beim Abriss eingeschüttet bzw. weggeschmissen. Ist Menschen was passiert bei der Räumung? Nein, es blieben alle unverletzt und es gab auch keine Anzeigen oder andere rechtliche Folgen bis jetzt. Waren die Polizisten grob oder ging das eher sachte ab? Es ging er sachte ab, bei 2 Personen wurden die Polizisten handgreiflich, es bestand aber keine Gefahr von den Leuten, also sie waren nicht bewaffnet und auch nicht aggressiv. Die wurden übereinander gelegt und so hingeschmissen, möchte ich das mal nennen. Okay, das war jetzt der Akt der Polizei und was lief dann insgesamt noch ab zur Räumung? Also wie du schon gesagt hast, auf gegenüber der Straße standen halt stadtbekannte Neonazis und begrüßten, dass wir da raus müssen, mit lautem Beifall klatschten dem Räumfahrzeug, sondern diesem Abriss Bagger dazu, als er unsere schwarz-rote Fahne vom Dach abknickte ganz langsam. Also es hatte Volksfestcharakter schon gehabt langsam. Was ist danach passiert? Also nach der Räumung haben wir uns erstmal verstreut und Oschersleben blieb ruhig. Wir trafen uns allerdings sonntags 2-mal oder 3-mal und machten einen Kiezspaziergang, auch einmal zum Herrn Walker, also dem Vorstand von der BEWOS. Und ja, das blieb auch mit Erfolg. Allerdings beim zweiten Mal wurden wir von Nazis attackiert, von zwei Autos, aus denen 5-6 Leute ausstiegen mit Knüppeln, Eisenstangen und uns da durch die Stadt hetzten, wo aber keiner verletzt wurde. Wollte ich gerade nachfragen, ihr seid unversehrt. Ja. Okay, was für Chance bietet sich in Oschers Leben, wieder ein Projekt aufzubauen? Das, für mich klingt es so von außen her, als hättet ihr ganz dringend, oder wäre Oschers Leben, wäre in Oschers Leben ein Rückzugsort ganz dringend notwendig. Also da, wie gesagt, Oschersleben, der war die Elge halt der einzige Schutzraum, Freiraum zwischen Magdeburg und Halberstadt. Und uns, also dass wir dann nochmal jetzt objekttechnisch alternativ was machen können, bezweifle ich zwar persönlich, da die Stadtämter alle gegen uns arbeiten und sobald der Name Alge da in irgendeinem Zusammenhang fällt, ist erstmal grobe Abneigung wahrscheinlich vorhanden und somit schließe ich das aus. Okay, und wie siehst du die Zusammenarbeit zwischen Politik, Polizei, Nazis und Ämtern? Also die hängt in Oschersleben definitiv zusammen. Der Bürgermeister ist auch im Aufsichtsrat von der BEWOS, hat somit auch Mitspracherecht dort und also die hängen definitiv sehr eng zusammen. Und die Polizei wurde nach Aussagen des Bürgermeisters auch, da er angeblich Akteneinsicht zur Alge hat, obwohl er das eigentlich gar nicht dürfte, weil er kein Beamter in dem Sinne von der Polizei ist. Ja, und mit den Neonazis gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Zusammenhang, der uns aber unentdeckt bleibt. Okay, also es gibt jetzt nichts Offensichtliches, außer dass halt Nazis in Oschers Leben feiern, dass ihr geräumt worden seid, also dass euer Projekt tot gemacht wurde, ja, sozusagen. Mhm. Okay. Die forderten das ja auch mehrere Tage im Vorfeld. Mhm. Was ist jetzt mit den Bewohnerinnen? Also die Bewohner haben sich jetzt zerstreut, die meisten sind in Magdeburg. Plenas werden noch gehalten wöchentlich, wo man auch dann über neue Ziele, neues Objekt, da formiert man sich halt an diesen Tagen, spricht darüber und plant weitere Aktionen. Okay, und was, wie kann man euch unterstützen, also von außen? Ja, zum einen am 4. Dezember ist eine Kundgebung auf dem Markt in Oschersleben, da ist schon Weihnachtsmarkt, da machen wir einen kleinen Stand, was die Alge damals war und wollen da vielleicht noch ein paar Leute wachrütteln, bei denen wir vielleicht ins falsche Bild gerückt sind. Und am 22.01. ist eine Freiraumdemo in Oschersleben. Da könnten ja auch noch ein paar Leute vorbeikommen, das wäre ganz cool, und uns unterstützen. Was ist jetzt, wenn man nicht direkt vor Ort kommen kann? Wie könnte man euch da unterstützen? Also man kann uns ja erreichen bei MySpace und der Alge Blogsportseite. Und wenn sich anbieten würde, Soli-Konzerte unter Absprache eventuell machen, das wäre auch noch eine super Unterstützung. Okay, ich glaube am 4. Dezember können wir uns dann gegenseitig grüßen. Es läuft nämlich auch eine Hände hoch Haus her Kundgebung auf dem Hauptbahnhof, also im Hauptbahnhof in Erfurt, zu einer Kegelheim-Räumung, also was ja ähnliche Thematik hat, weil in Erfurt war ein Haus 111 Tage still besetzt, wurde öffentlich gemacht und dann auch gleich wieder geräumt. Das hat ja 5 Räumungen mittlerweile jetzt das letzte Jahr gegeben. Da können wir uns dann zumindest gegenseitig grüßen, denke ich. Ja. Okay, gut, danke für dein Interview, danke für deine Zeit. Ich wünsche euch noch alles Gute und lasst euch nicht unterkriegen. Ich danke euch. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musik, und zwar Red Anarchist Skinheads, und zwar für einen Genossen, der in Russland ermordet wurde vor einem Jahr. Solo hay un plan de patrón. So, und da ja der Castor noch nicht allzu lang her ist, habe ich mal ein Interview geführt mit dem Anton und er hat uns so einen kleinen Erfahrungsbericht geliefert und hört es euch einfach mal an. Guten Tag, ich spreche heute mit dem Anton und der Anton war bei den Anti-Castor-Protesten und ich würde gerne mal ein bisschen mehr von dem Anton erfahren, wie das alles so ablief. Wie verlief denn eigentlich deine Anreise? Am 6. November bin ich mit dem Zug angereist nach Salzwedel. Von dort aus sind wir mit dem Schienenersatzverkehr nach Dannenberg gefahren, um uns danach außerhalb der Ortschaft auf ein großes Feld zu begeben, wo die Auftaktveranstaltung, die große Demonstration mit 50.000 Teilnehmern stattfand. Und bei unserer Anreise sind wir nicht behindert worden. Das heißt, ihr kamt eigentlich ganz gut durch. Genau. Ja, das war eine angemeldete Veranstaltung und von daher gab es da für diesen Tag keine Schwierigkeiten. Mhm. Was gab es denn im Einzelnen für Aktionen und für welche Aktion oder Protestart hast du dich da eigentlich entschieden? Bei den Castor-Protesten gibt es seit vielen Jahren eine Vielzahl von Widerstandsformen, die meistens im Bereich des zivilen Ungehorsams angesiedelt sind. Dieses Jahr gab es eine ziemliche Vielzahl von verschiedenen Aktionsformen, die sich sehr ausgesprochen gut ergänzt haben. So gab es zum Beispiel, wie in vielen Jahren zuvor, die Straßensitzblockade von der Initiative x-tausendmal quer. Es gab eine Schienensitzblockade von der Gruppe Widersetzen. Und es gab diesjährig zum ersten Mal diese offiziell angeleierte Aktion des Castor Schotterns. Und bei allen drei Aktionsformen habe ich teilgenommen. Darüber hinaus gab es ganz viele Treckerblockaden im kompletten Landkreis, die den Nachschub der Polizei auf Eis legten. Und es gab eine Betonpyramide, an der sich vier Bauern der bäuerlichen Notgemeinschaft befestigt hatten. Und darüber hinaus gab es in Frankreich, aber auch an anderen Orten gab es vielzählige Proteste. Es gab mehrere Anket-Aktionen an den Gleisen. Und bei Karlsruhe gab es eine Südblockade, an der auch über 1000 Menschen teilnahmen, sich friedlich auf die Gleise setzten und dazu zwangen, dass der Castortransport einen anderen Weg zurücklegen musste. Mhm. Wie würdest du das Vorgehen der Polizei denn beurteilen? Konntest du da was beobachten? Ja. Alles in allem war es natürlich ein Riesenaufgebot der Polizei mit um die 17.500 Einsatzkräften. Während des ganzen Einsatzes wurden noch weitere Polizeikräfte nachbeordert und alles in allem waren 20.000 Kräfte im Einsatz. Ich habe sehr positive Erlebnisse und Eindrücke bekommen, aber auch sehr Negatives gesehen. Das reicht von daher, dass Polizisten bei der direkten Aktion Castor Schottern ohne Vorwarnung auf die Protestierenden einprügelten und massivst Pfefferspray einsetzten, bis hin zu Sympathiebekundungen und sehr friedlicher Abräumung der Sitzblockadeform zwischen Lager und Gorleben. Mhm. Es sollen ja auch Polizeikräfte aus Frankreich und anderen europäischen Ländern im Umkreis anwesend gewesen sein. Kannst du mir das bestätigen? Ich selbst habe solche Beobachtungen nicht gemacht. Ich habe davon gehört, dass wohl Polizisten aus Kroatien vor Ort gewesen sein sollen und dass auch zwei Beamte aus Frankreich da waren. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit so einer länderübergreifenden polizeilichen Zusammenarbeit, wie sie in Zukunft immer weiter angestrebt wird. Und einer der französischen Polizisten ist auch auf Protestierende losgegangen. Das bewegt sich ja dann quasi schon am Rande der Illegalität, also dieses Vorgehen von ausländischen Polizeikräften. Ja, genau. Die sind wohl, soweit ich das weiß, nicht dazu befugt, direkt in Einsatz zu treten hier vor Ort, haben natürlich trotzdem auch das Recht, sich zu verteidigen. Ob das in dieser Situation der Fall gewesen ist, das werden jetzt die Gerichte zu entscheiden haben. Es gibt Meldungen darüber, dass auch die Bundeswehr mit einbezogen wurde. Es wurden unter anderem auch sogar Panzer gesichtet. Weißt du was darüber? Ja, ich habe auch nur davon gehört. Das ist wohl bisweilen von der Polizei sogar auch von der Einsatzleitung sogar auch bestätigt worden, dass ein Spürpanzer der Bundeswehr im Einsatz war. Darüber hinaus gab es auch eine Aufklärungsdrohne, die vor Ort zum Einsatz gekommen sein soll. Und darüber hinaus habe ich auch von einem Tornado-Einsatz gehört. Gab es denn aus der dortigen Bevölkerung breite Zustimmung? Wie hast du das so erlebt? Aus der dortigen Bevölkerung gibt es eine sehr breite Zustimmung für die Proteste. Und der Widerstand ist dort natürlich auch schon sehr alt. Ja, es gibt eine wahnsinnige Unterstützung. Das fängt dort an, dass sich die Bauern auf die Straße setzen, friedlich, dass sie sich auch anketten, dass sie mit ihren Traktoren wichtige Zufahrtsstraßen blockieren, dass Leute einfach Decken spenden für Sitzblockaden, die bei den Minusgraden stattfinden. Das führt weiter dazu, dass Leute ihr letztes Essen, was sie zu Hause haben, dem Protest zur Verfügung stellen. Und insofern versucht scheinbar jeder dort Wohnende dazu beizutragen, dass die Proteste effektiv stattfinden können. Das ist ja eigentlich bis vor einigen Jahren noch nicht undenkbar gewesen, aber da gab es gerade am Anfang der Bewegung in den 80ern noch nicht so viel Zustimmung von der Bevölkerung. Genau, ich bin am vorletzten Tag auch in Quickborn gewesen. Das ist ein kleines Dorf direkt an der Straßentransportstrecke, wo mir eine Anwohnerin erzählte, dass sie 1995 den ersten Castor-Transport dort erlebte und sich fragte, warum da so viele Demonstranten vor Ort sind und die selbst nicht darüber aufgeklärt wurde, weshalb nun diese Transporte stattfinden und was denn dort eigentlich transportiert wird. Und die sich dann im nachdem sie davon erfuhr, ziemlich ärgerte, dass sie den Leuten, den Protestierenden, nicht schon eher Unterstützung geboten hat. Das heißt, die Bevölkerung wurde quasi schon von vornherein getäuscht oder gar nicht erst informiert, ne? Ob man da von einer bewussten Täuschung sprechen kann, das kann ich nicht ermessen. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle so gewesen, dass viele von denen wohl nicht vornherein darüber informiert worden, über diese Gefahrenguttransporte. In den letzten Jahren kam es dann gehäuft zu Ausgangssperren der Menschen, die dort an dieser Transportstrecke wohnen. Und eine direkte Aufklärung scheint es ziemlich lange Zeit nicht gegeben zu haben. Mhm. Nun werden ja die Atomgegner oft von der Politik versucht zu kriminalisieren, ne? Also siehst du das vielleicht als Strategie, um vom eigentlichen Thema so ein bisschen abzulenken? Nun, eine gezielte Ablenkung muss das nicht unbedingt sein, aber faktisch lenkt das natürlich vom eigentlichen Thema ab, nämlich dass nicht darüber gesprochen wird, inwiefern die alternativen Energien und die alternativen Konzepte weiter ausgebaut werden. Das lässt die Politik unbeantwortet. Auch wenn es natürlich andererseits so ist, dass es natürlich eine Straftat darstellt, wie behauptet wird, sich auf die Gleise zu setzen oder das Gleisbett, dem Gleisbett Schotter zu entnehmen, beruft sich die Seite des Widerstandes natürlich auf das Widerstandsrecht. Da gibt es eigentlich gar keine Debatte darüber. Es führt im Endeffekt zu keiner politischen Lösung, was die ungeklärte Frage der Energieversorgung für die nächsten Jahrzehnte anbelangt. Trotz des eigentlich immer breiter werdenden Protests scheint ja die Politik an ihrem Kurs festzuhalten. In welche Richtung wird sich das deiner Meinung nach entwickeln? Also diese ganze Debatte in der Atompolitik. Also ich denke, dass es grundsätzlich gar keine Debatte gibt, denn die wird öffentlich nicht wirklich geführt. Und es ist auch keine sachliche Debatte. Und meiner Meinung nach hat die große Koalition einfach keine Konzepte zu liefern. Und ja, beharrt deswegen auch auf ihrem Kurs des Ausstiegs aus dem Ausstieg. Ich glaube, dass grundsätzlich die Proteste im Wendland in den nächsten Jahren sicherlich heftiger werden, dass es auch noch andere Aktionsfelder, Spielräume für andere Aktionsfelder gibt und dass sich aber sicherlich an der ganzen Situation, wie sie im Moment ist, nicht viel ändern wird, zumal jetzt auch mit der Erforschung des Salzstockes in Gorleben weitergemacht wird, wie kurz nach dem Eintreffen der 11 Castor-Behälter im Zwischenlager bekannt geworden ist. Und insofern gibt es, denke ich, von der politischen Seite da kein großartiges Einlenken. Und es wird sicherlich spannend werden in den nächsten Jahren, wie sich das weiterentwickelt. Denn eines ist klar, 50.000 Menschen können bei einer Demonstration sicherlich ein gutes Medienecho bringen und für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen. Aber ein effektiveres Zeichen ist natürlich, die Castoren zu stoppen, ob durch friedliche Sitzblockaden oder andere Formen des zivilen Ungehorsams. In diesem Sinne, lass uns zusammen in die hoffentlich nicht strahlende Zukunft blicken. Und dann danke ich dir erstmal für das Interview, Anton. Ja, bitte. da nicht mehr rein. Eure Tränen sind mir so hochgeschraubt. Ich lass euch allein. Wieder habt ihr die Natürlichkeit begraben. Aufgesetzte Traurigkeit. Aufgesetzte Traurigkeit. Weiß das besoffene Licht an. Das ist das ganze Gegenteil. Aufgesetzte Heiterkeit. Aufgesetzte Heiterkeit. Who's that? Das war Me and My Drummer. Neulich zu sehen noch in der Franz-Mehl-Hose, heute hier bei uns. Ihr seid immer noch bei Reibungspunkt, dem politischen Magazin für Erfurt und Umgebung. Heute haben wir ja unseren Radius ein bisschen erweitert über Erfurt hinaus. Aber im folgenden Interview werden uns wieder die aktuellen und ein bisschen zurückliegenden Geschehnisse hier in der Puffbohnen-Metropole beschäftigen. Aber hört selbst. Mit einer vorläufigen Einstellung gegen Auflagen endete am 11. November vor dem Landgericht Erfurt der Prozess gegen einen der Betroffenen eines Nazi-Überfalls vom 12. Juli 2008. Wir haben ihn heute zu uns ins Studio eingeladen, um mit ihm über den Prozess, aber auch um über die zurückliegenden Ereignisse hinter der Krämer Brücke zu erzählen. Seit 8 Jahren treffen sich Punkerinnen und Alternative in Erfurt, um mit Treckerreifen und sonstigen Utensilien auf der Gera ein bisschen Spaß zu haben. Hinter der Krämer Brücke endet der ganze Spaß meistens mit einer spontanen Party. Am 12. Juli 2008 wurde diese Party von ca. 20 Personen aus der rechten Hooligan-Szene angegriffen und es gab etliche Verletzte. Die Schlauchbootfahrerinnen setzten sich gegen diesen Angriff zur Wehr. Der Lokalpresse zufolge griffen an dieser Stelle auch die auf dem Wenigemarkt bereitstehenden Polizistinnen ein. Wie erinnerst du dich an diesen Tag? Ja, also wie gesagt, da war die Schlauchboottour an dem Tag und ja, ist eigentlich wie immer abgelaufen, war ziemlich lustig. Sind halt da die Gera so runtergefahren, wie man das halt so kennt. Und ja, wir haben dann hinter der Krämer Brücke noch ein bisschen Party gefeiert und ein bisschen was getrunken und Musik gehört. Und ja, dann kamen halt irgendwann so vielleicht 20 Hooligans auf einmal um die Ecke und haben sich da so vor uns aufgebaut und wollten sich prügeln. Und da sind halt ein paar Leute von uns halt hin und haben gemeint, ja, hier, wir wollen keinen Stress und ja, geht mal wieder und so. Und naja, das hat sich dann halt so hochgeschaukelt ein bisschen. Und bis es dann halt zu einer Schlägerei gekommen ist und die ist dann halt auch ein bisschen heftiger geworden. Ich bin dann halt auch mit hin, um den Leuten da ein bisschen zu helfen. Und ja, also wie ich es wahrgenommen habe, kam dann halt im nächsten Moment da die Polizei um die Ecke gestürmt, in voller Montur mit gezogenem Knüppel und Pfefferspray und Helm. Und ja, die Hooligans sind da halt geflüchtet in dem Moment. Und die Polizei hat da irgendwie, ist da halt auf die Leute da von uns da drauf und hat da irgendwie alle zusammengeknüppelt und mit Pfefferspray eingesprüht. Ja. Und was ist dann weiter passiert? Also du bist ja heute hier, weil du ja vor Gericht standest. Also ich bin halt im Laufe dieses Polizeieinsatzes halt festgenommen worden und habe dann auch, weil ich betrunken war, bin dann halt in der Außenstromzelle gelandet und musste da die Nacht verbringen und bin dann schon dann nächsten Morgen mit dem Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung halt konfrontiert worden. Und ja, da war es halt klar, dass dann vielleicht irgendwann zu einer Verhandlung kommen würde. Ja, und hab dann halt irgendwann Post gekriegt und da war es halt klar. Weißt du, ob von den Nazis auch irgendwelche zur Rechenschaft gezogen wurden vor Gericht? Ja, es gab ein paar Verfahren wegen Landfriedensbruch wohl und die sind wohl aber alle eingestellt worden. Also da ist keiner irgendwie verurteilt worden oder so. Es konnte nichts nachgewiesen werden. Und wie ging es dann mit dir weiter? Also du hast halt Post bekommen und der Vorwurf war gefährliche Körperverletzung. Was sollst du denn gemacht haben? Ja, also der Tatvorwurf war so, dass ich wohl einen von den Hooligans da mit einer Flasche verletzt haben soll. Der hatte wohl irgendwie eine Verletzung. Ja. Hat der Hooligan das zur Anzeige gebracht? Oder wie war da hat die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Der Prozess wurde dann gegen dich eröffnet. Wie hast du das erlebt? Ja, also es war halt am Amtsgericht am Anfang und für mich ist so eine Gerichtsverhandlung halt, für mich ist es halt irgendwie immer nicht so einfach, weil ich habe immer das Gefühl, da ziemlich hilflos zu sein eigentlich, weil man sitzt da und und alle starren einen an und man erzählt halt da so seine Geschichte. Und naja, ich komme halt dann immer ziemlich hilflos vor, weil dann irgendwie Leute da sitzen, die irgendwie die Macht haben, über einen irgendwie zu entscheiden und zu richten praktisch. Und man hat halt überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. So. Also im Gegenteil, wenn man noch irgendwas sagt, so, da kriegt man vielleicht noch irgendeine extra Strafe oder so. Also ich komme halt da ziemlich hilflos vor und ja, es war halt auch ziemlich belastend alles. Es hat sich auch ziemlich lange hingezogen. Ich wurde ja in erster Instanz freigesprochen, weil es halt dem Richter anscheinend irgendwie klar war, dass das die Beweislage halt nicht ausreicht, so für eine Verurteilung. Ja, und die Staatsanwaltschaft ist dann aber in Berufung gegangen und es ist dann halt ans Landgericht gegangen und da wurde die ganze Sache halt nochmal neu aufgerollt. Ja, und das hat sich alles ziemlich lang hingezogen und es war ziemlich belastend eigentlich die ganze Zeit für mich. Mhm. Und ja, man hatte halt schon das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft unbedingt jemanden verurteilen will. Also das denke ich, um halt die Leute hinter der Krämer Brücke oder die Leute von der Schlauchboottour zu kriminalisieren oder so. Also es gab auch etliche Verfahrensfehler von Seiten der Staatsanwaltschaft. Es gab auch nachgewiesenermaßen Falschaussagen von den Polizisten. Aber das wurde halt alles irgendwie nicht so richtig beachtet und ja, deswegen hat sich das am Ende immer weiter verstrickt. Die Staatsanwaltschaft kam dann mit einer ganz neuen Story und ja, das wurde immer verstrickter und deswegen habe ich mich da dann dazu entschlossen halt, dass, naja, also habe mich für die Verfahrenseinstellung mit Auflage halt dann doch entschieden. Was bedeutet Einstellung mit Auflagen? Ja, das bedeutet, dass halt das Verfahren wird halt eingestellt, ohne dass es irgendwie eine Verurteilung ist. Also es ist auch kein Schuldeingeständnis oder so. Das ist halt, also ich würde es nennen, dass es wie ein Freikaufen ist eigentlich. So, dass die Staatsanwaltschaft und der Richter sagen halt, okay, da war halt irgendwas, du warst da halt irgendwie dabei, aber man könnte ja halt nichts nachweisen. Und dass du nicht ganz ohne irgendwas wegkommst, dann musst du halt wenigstens noch irgendwas machen und da sollten halt dann ein paar Arbeitsstunden sein. Wurde die Rolle der Hooligans, also dass sie überfallen wurde, hatte das irgendeine Rolle im Prozess gespielt? Ja, ich hatte eigentlich die ganze Zeit den Eindruck, dass sowohl Richter als auch Staatsanwaltschaft dem nicht so richtig Glauben schenken, so der Story von dem Überfall halt, und das hat mich dann nochmal ein Stück weit hilfloser so ein bisschen gemacht, weil ich dann so als der krasse Täter da dargestellt wurde und es war halt wie, dass da dieser Hooligan-Typ da ganz zufällig vorbeigelaufen ist und wir hätten ihn halt angegriffen, so, das war dann so die Story von der Staatsanwaltschaft am Ende und ja, da das fand ich ziemlich krass, dass es dann auf einmal so dargestellt wurde. Ja, das habe ich eigentlich, ja. An dem Tag wurde ja auch noch eine Person vor dem Helios-Klinikum, die sich halt nach dem Pfefferspray-Einsatz behandeln hat lassen, ja. Der wurde ja auch nochmal sozusagen, ich sag mal so, aufgelauert von den Hooligans. Wurde das irgendwie herangezogen, dass sie überfallen, dass es irgendwie Notwehr war? Ja, da sind halt allerhand andere Prozesse irgendwie noch gelaufen und das ist aber irgendwie alles im Sand verlaufen, weil nirgendwo irgendwie ein Täter ausgemacht werden konnte und keiner mehr so richtig nachvollziehen konnte, was da eigentlich passiert ist. Ja, ich fand es halt krass so, dass die da so ein bisschen alle davongekommen sind. Also zum Beispiel gab es auch ein Video von dem Polizeieinsatz, wo auch zu sehen war, wie einer von uns halt einen von den Hooligans festhält und schreit, ja, ich hab einen der Angreifer, und man sieht dann auf dem Video, wie ein Polizist auf den festhält, halt einprügelt, so. Irgendwie, das fand ich halt ziemlich krass. Und nicht mal das hat irgendwie den Richter da beeindruckt oder so, oder ist irgendwie zum Schluss gekommen, naja, da könnte ja vielleicht doch ein Überfall stattgefunden haben. So, das fand ich halt ziemlich krass. Das ist alles überhaupt keine Rolle gespielt hat, so, sondern dass es wirklich bloß die Fixierung auf mich so ein bisschen war, als jetzt wir suchen jetzt irgendwie einen Täter und wir wollen jetzt einfach irgendjemanden verurteilen für die Sache, die da passiert ist. Du hast vorhin gesagt, dass die Polizisten, dass denen Falschaussagen nachgewiesen wurden. Was haben die ausgesagt? Kriegst du es noch zusammen? Ja, also da ging es darum, dass die zwei Polizisten, die mich festgenommen haben, die hatten wohl ich kann mich gerade nicht mehr genau dran erinnern, wie das am Amtsgericht war. Ich kann mich nicht mehr genau an die Aussagen von den Polizisten in der ersten Instanz erinnern. Jedenfalls ist dann in der zweiten Instanz ist dann rausgekommen, also da hat dann der eine Polizist halt zugegeben, dass er mich halt mit seinem Knüppel zu Fall gebracht hat. Er hat wohl in erster Instanz was anderes ausgesagt. Er hat halt bewusst was verschwiegen. Und da haben sich halt die Fragen aufgetan, wieso hat er was verschwiegen? Ja, aber so genau kann ich das jetzt gerade nicht mehr richtig wiedergeben. So. Mhm. Hatte derjenige, den du verletzt haben solltest, eigentlich irgendein Interesse an dem Prozess? Hattest du den Eindruck? Ja. Wie war dessen Rolle? Naja, hat schon den Eindruck gemacht, als würde es ihm auch ein bisschen auf die Nerven gehen, so wie, ach, lass mich doch alle in Ruhe, so, ich will die Sache auch bloß hinter mir haben, so ein bisschen. Mhm. Ja, er hat auch, ja, hat auch nicht allzu viel ausgesagt, hat, ja. Gab es irgendwie was dir geholfen hat, während des Prozesses diese schwierige Situation durchzustehen? Wie war das so? Hast du mit anderen Leuten drüber geredet oder so? Ja, ich habe zum Glück, viele Freundinnen waren zum Glück dabei, die mich die ganze Zeit unterstützt haben. Und auch die Rote Hilfe, die waren halt die ganze Zeit dabei und haben mich da immer ein bisschen mit begleitet. Und das hat mir halt schon ziemlich geholfen. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass die Leute halt da waren. So. Möchte mich auch nochmal bedanken dafür. Mit diesen freundlichen Worten leiten wir über zur nächsten Musik, wo Schleimkeim die richtige Frage stellt. Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Seid ihr wirklich schon zufrieden? Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Lasst ihr euch nur alle bieten. Gemütlich an den Tüchern sitzen, euch die Schwimmer mit zerfetzen. Das Bier grob ausgetrunken, meint ihr die anderen Lunken? Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Seid ihr wirklich schon zufrieden? Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Lasst ihr euch nur alle fliehen. Alter Tatja, du Grau, sag jetzt schon wieder, ich bin eine Frau. Freut euch über jeden Tag, Hauptsache, dass mich jeder mag. Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Seid ihr wirklich schon zufrieden? Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Lasst ihr euch nur alles bieten. Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Habt ihr keine Wut mehr im Mann? Keine Wut mehr. Und zum Schluss noch ein paar Veranstaltungstipps. Das fällt heute relativ kurz aus. Wir sagen mal, in der Kürze liegt die Würze. Also zum einen möchten wir euch die Veranstaltung am 20. November im Predigerkeller hier in Erfurt ans Herz legen von der Projektgruppe Lebhaft. Die werden von ihrer No-Lager-Tour, die sie im Sommer durch die Thüringer Gemeinschaftsunterkünfte gemacht haben. Einige, die treuen Zuhörer, werden sich vielleicht an unsere Live-Berichterstattung erinnern. Dazu findet dort die Abschlussveranstaltung statt, ab 15 Uhr im Predigerkeller. Um 12 Uhr gibt es noch eine Performance auf dem Anger in Erfurt. Ab 17 Uhr werden da auch Bands spielen, zum einen die Band Tuba Libre. Das ist so eine relativ große Gruppe von Blechbläsern, die so Experimental, New Jazz und Alternative spielen. Dann gibt's was zu essen. Und dann geht's weiter mit guter Musik hoffentlich ab um 8. Mit Knife Fight, Sabah, Aman, Höhensonne und Testsieger. Und zum Schluss werden die beliebten DJs Fliegvogel Fleeks und Shorts Happening noch auflegen. Und dann sei euch noch die Alge Blocksportseite ans Herz gelegt, da auch die am 4. Dezember eine Demo machen werden. Und das ist algebleib.blocksport.de. Und damit sagen wir auch schon Tschüss. Radio frei.